Die Taktik Churchills hatten wir Emigranten durchschaut. Und im Sinne eines kalten politischen Kalküls war sie natürlich naheliegend und einleuchtend. Er vertrat einzig die Interessen des Empire. Und in der Politik gibt es eigentlich keine Bündnisse unter den Staaten, sondern eben nur die jeweiligen Interessen. Die unter uns Emigranten viel diskutierte und von den Russen immer wieder geforderte Zweite Front ließ noch 2 Jahre auf sich warten. Churchill hielt sich da sehr konsequent und bewusst zurück. So fanden die Nazis und die Kommunisten Gelegenheit, einander im Osten auszubluten. Das war die unverhohlene Absicht. Die große alliierte Landung unter Eisenhower und Montgomery im Sommer 1944 in Frankreich kam erst, als die Rote Armee im Osten die entscheidenden Schläge bereits geführt hatte. Und als schließlich, europäisch gesehen, die Gefahr bestand, dass bis zum Rhein hinüber das ganze deutsche Reichsgebiet den Russen in die Hände fallen würde. Als dieser Konflikt aktuell war, habe ich zu diesem Thema so gut wie nichts publiziert. Keine einzige kommentierende Zeile. Oft habe ich mich dieses Schweigens geschämt, ganz im Stillen. Und heute, 4 Jahrzehnte später, ließ es sich sagen, das war das einzige Mal, dass ich als Publizist in diesem Umfang und zu einer so entscheidenden Frage eine derartige Selbstzensur geübt habe.